Einleitung. Sie glauben, dass unsere Zähne als ein Teil unseres Gebisses nur drei Zwecke erfüllen? Die Nahrung zu zerkleinern, das Sprechen zu ermöglichen und uns schön aussehen zu lassen? Dann freue ich mich, Ihnen in diesem Buch die gesamte Wahrheit über die Genialität und Einzigartigkeit Ihrer Zähne näher zu bringen. Diese haben, wie Sie sicher aus diesen ersten Worten herauslesen, mein Herz erobert. Nicht direkt, sondern im Laufe der Jahre, nachdem ich mich immer mehr auf sie eingelassen hatte. Erst als ich mein Bewusstsein für das große Ganze öffnete, kamen die Informationen und es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Dieses Buch wird Sie anhand einer spezifischen Struktur, nämlich der einer Sprache, Schritt für Schritt durch die Komplexität Ihrer Zähne führen und ich hoffe, dass auch Sie am Ende sagen können, meine Zähne sind das Schlauste und Genialste, was mein Körper mir bietet. Los geht's. Persönliche Worte. Dieses Buch ist kein medizinisches Nachschlagewerk, sondern die Quintessenz meines Wissens als Zahnärztin, die andere Wege gegangen ist. Ich habe 1992 mein zahnmedizinisches Staatsexamen abgelegt und habe seither eine stetige Entwicklung genommen. Anfangs war der Anteil der rein schulmedizinischen Weiterbildungen sehr hoch, vor allem auf dem Gebiet der Parodontologie und der ästhetischen Zahnheilkunde. Bereits 3 Jahre nach meinem Staatsexamen nahm ich in der täglichen Praxis wahr, dass das Gelernte nicht in jedem Fall zum individuellen Patientenerfolg im Sinne von Heilung führte. In dieser Zeit begann mein bedingungsloser Glaube an die Allmacht der modernen Medizin innerlich zu bröckeln. Ich begann, nach alternativen Behandlungsmethoden zu suchen und wurde 1995 fündig. Damals absolvierte ich eine Ausbildung für Ohrakupunktur und Auriculomedizin, die mein Türöffner für weitere Zusatzqualifikationen im Laufe der nächsten 30 Jahre wurde. Nach und nach bereicherten die traditionell chinesische Medizin, Homöopathie, Bachblüten, Aromatherapie und zahnärztliche Hypnose meinen ganzheitlichen Fokus.